WDR 5. Neugier genügt. Happy Birthday to you. Happy Birthday to you. Happy Birthday, lieber Opi. Happy Birthday to you. Sabahattin Egin wird heute 72 Jahre alt. Sein Sohn Taner und sein Enkel Karim singen ihm ein Geburtstagsständchen. Seit fast 5 Jahren lebt er in einem multikulturellen Seniorenheim in Duisburg. Aufmerksam sitzt der Rentner mit seiner kräftigen Statur im Rollstuhl und lächelt in die Runde. Herzlichen Glückwunsch für deinen Geburtstag. Dankeschön, Madame. Ich wünsche dir Gesundheit. Langes Leben wir. Sabahattin Egin gehört zu der ersten Generation türkischer Gastarbeiter. Seine Familie hat sich an diesem Sonntagnachmittag bei ihm im Seniorenheim versammelt. Seine Tochter Tülin kann heute nicht dabei sein. Sie kümmert sich um ihre Enkeltochter. Vor seinem Zimmer auf dem Flur gibt es eine Küchenzeile und einen langen gedeckten Tisch mit Kaffee und Kuchen. Ein türkischer Pfleger vom Personal überreicht ihm ein Geschenk. Ein gerahmtes Bild von ihm und seiner Frau Nadire Egin. Oh! Wenn das Möglichkeiten wäre, zu Hause zu pflegen, dann würden wir ja gar nicht abgeben. Aber wir mussten, weil ich habe das nicht mehr alleine. Der ist 140 Kilo und Gesundheit muss unter Kontrolle sein. Also ständig Blutdruck messen und Medikamente kontrollieren, dann mussten wir abgeben. Ne? Nadire Egin ist der Entschluss, damals ihren Mann in ein Heim zu geben, sehr schwer gefallen. Erinnern sich Taner Egin und seine Frau Ilona Richter. Sie sind heute mit ihren beiden Kindern da. Wir haben damals, also meine Schwester und ich, meine Mutter einfach unterstützt. Die Entscheidung war eigentlich klar. Sie hat selber festgestellt, dass es nicht geht und braucht aber da nochmal die Unterstützung und auch die Bestätigung von unserer Seite, dass es eben nicht geht. Auf langer Sicht wäre das auch nicht gut gegangen, weil meine Schwiegermutter das auch gar nicht schafft. Dafür ist sie auch in der körperlichen Verfassung ja gar nicht. Sie macht das wirklich liebevoll und sie macht das so, wie sie das kann. Sie ist jeden Tag bei ihr. Unglücklich besser, wenn du mich schmeißt. Sabahattin Egin arbeitete jahrzehntelang als Schlosser bei ThyssenKrupp, bis zu seinem Vorruhestand mit 58 Jahren. Und dann als Schlosser, das ist schwere Arbeit. Stellen Sie vor, eine Nachtschicht war das Getriebe kaputt, Krankengetriebe. Und dann habe ich angepackt, der ist Sauerstoffflasche 124 Stufen höher getragen. Der Rentner kam mit 25 Jahren gleich nach seinem Militärdienst zum Arbeiten von der Schwarzmeerküste nach Essen. Seine Frau Nedri folgte ihm 1970, 2 Jahre später nach. Ihre beiden Kinder kamen in Deutschland zur Welt. Seine Schwester Tülin kann heute nicht dabei sein, erzählt Taner Egin. Sie kümmert sich um ihre Enkeltochter. Meist sind wir so alle anderthalb bis zwei Wochen. Wir wechseln uns meist ab. Manchmal treffen wir uns hier auch und wir gucken, dass irgendwie immer einer mal hier ist. 2007 erlitt Sabahattin Egin den ersten Schlaganfall. 2011 folgte der zweite, der ihn linksseitig komplett lähmte. Er bekommt die Pflegestufe 3, muss 24 Stunden betreut werden. Ja, das ist einfach so ein Dilemma, in dem man sich da befindet. Das eine ist, man möchte eigentlich, dass der Vater in einem Pflegeheim ist. Auf der anderen Seite möchte man aber auch nicht, dass die Mutter sich kaputt macht. Da hat man dann auch gewisse Sorgen im Kopf und überlegt, okay, wie lange kann sie das, schafft sie das? Macht sie sich selber vielleicht gesundheitlich irgendwann noch kaputt und endet auch so? Früher haben sie ja nicht abgegeben, Eltern. War Schande für Familie gewesen. Aber früher war andere Leben, die Kinder haben, also Frauen meistens, nicht gearbeitet in Türkei. Schwiegertochter oder eigene Tochter. Aber jetzt gibt's nicht mehr, weil die arbeiten ja Tochter, Schwiegertochter alle. Das war eigentlich klar, dass es irgendwann darauf hinauslaufen würde. Und ja, wir haben sie in der Entscheidung dann irgendwann unterstützt und bekräftigt, dass sie auch selber merkt, dass das einfach nicht leistbar ist zu Hause. Sie bringen den Vater in einem Altenheim in Essen unter. Nadire Egin wohnt nicht weit weg, besucht ihn täglich. Doch Sabahattin Egin fühlt sich nicht wohl, möchte wieder nach Hause. Erste Zeit war eine Schwierigkeit für mich, weil wir sind in der alten Generation. Ich kann nicht meine Körperteile jungen Mädchen zeigen. Das ist schwer. Erste Zeit habe ich gesagt, nein, tut mir leid, geht nicht. Kann ich nicht waschen lassen oder duschen. Das hat uns überhaupt nicht gefallen. Hinzu kam noch, dass das halt nicht multikulturell war. Das Essen war nicht abgestimmt jetzt auf islamische Bedürfnisse. Das war nicht so, wie wir uns das vorgestellt haben. Das war ein bisschen einfacher für meine Mutter, von den Fahrtwegen her. Aber am Ende war es so, dass mein Vater halt auch den Wunsch geäußert hat, gesagt hat, Mensch, ich möchte zwar nicht nur unter Landsleuten sein, aber es wäre gut, wenn halt das Thema mit dem Essen kein Problem darstellen würde. Nadire Egin bekommt für ihren Mann einen Platz in dem einzigen multikulturellen Seniorenheim im Ruhrgebiet, pendelt täglich von Essen nach Duisburg, um bei ihrem Mann zu sein. Nach 8 Monaten verlässt die 65-Jährige ihre gewohnte Umgebung, wo sie über 35 Jahre gemeinsam gelebt haben, und zieht in eine kleine Wohnung gleich neben dem Seniorenheim ein. Meine Frau, da wohnt sie nicht weit von hier aus, braucht einmal anrufen, da kommt sie sofort hier hin. Morgen früh immer, Schatz, wo bleibst du denn? Gibt es ein Lied auf Türkisch? Yanıyorum yeşil köşkün lambası yar. Ja, oder şarkı söylüyor oder uyanıyor, geliyor buraya. Brennen schon die Lichter in der Villa, singt Sabahattin Egin jeden Morgen seiner Frau ins Telefon und weckt sie so. Und die 65-Jährige kommt zum gemeinsamen Frühstücken rüber ins Seniorenheim. Doch sie vermisst ihre alten Nachbarn, den Plausch beim Einkaufen mit dem Gemüsehändler. Es war sehr schwer, hat mir sehr weh getan im Herzen. Und jeden Tag war ich hier, hin und her. Und danach habe ich mir überlegt, kommt Winter. Ich bin auch nicht ein junges Mädchen. Da habe ich Wohnung gesucht. Dann war auch schwierig. Dann kommst du ganz fremd in Haus, kennst du keinen Mensch. 3 Monate lang, ich habe nur geweint abends. Ne? Dann sitze ich im Balkon. Da habe ich gedacht, Gott, warum sind wir getrennt jetzt? Nach so vielen Jahren. Für Trauer bleibt ihr jedoch wenig Zeit. Seither schlägt sie sich mit Papierkram herum, weil die Rente ihres Mannes nicht ausreicht. Trotz einer zusätzlichen Pflegeversicherung, die einen Teil der Kosten für das Seniorenheim übernimmt. Der war 68 hier. Der hat auch keine Krankenschein genommen oder so. Der war sehr fleißig. Mein Mann, Weihnachtstage, weil wir keine Christen sind, Überstunden, Wochenende. Damals gearbeitet, aber der kriegt nicht so viel Rente, ne? 900 und noch was. Jede Pfennige muss man rechnen, ne? Ich verstehe das auch nicht. Ralf Krause, der Heimleiter der Senioreneinrichtung, kennt die finanziellen Sorgen seiner türkischen Heimbewohner. Derzeit leben 96 Menschen aus verschiedenen Nationen unter einem Dach. Zurzeit haben wir 16, die einen türkischen Hintergrund haben. Und im Grunde sind alle auf laufende Hilfen angewiesen. Die Geschichte ist, viele Menschen sind ja in den 60er Jahren zu uns nach Deutschland gekommen, haben in Berufen gearbeitet, wo gut verdient wurde, aber oftmals auch Überstunden und so geleistet wurden, wo keine Sozialversicherungsbeiträge geleistet wurden. Und das heißt, die haben relativ gut verdient, haben das Geld aber im Grunde auch in die Heimatländer zu ihren dort zurückgebliebenen Familien geschickt und haben hier auch kein Kapital in dem Sinne aufgebaut. Und viele sind auch gesundheitsbedingt durch die schweren Berufe in der Montan- und Schwerindustrie früher in Rente gegangen. Und dadurch sind natürlich auch die Rentenbezüge sehr gering. Ich bin Beatriz Juan. Ich bin 29 Jahre alt und ich arbeite in der Uniklinik Düsseldorf als OP-Pflegekraft. Ich habe als Krankenschwester studiert in Spanien. Da ist ein Universitätsstudium und das sind, als ich studiert habe, da waren 3 Jahre in meiner Stadt in Valencia. Bachelor ist das. In Spanien bekam Beatriz Juan nur kurzfristige Zeitverträge. Als auch die ausblieben, entschloss sie sich mit ihrem Freund über eine Vermittlungsagentur nach Deutschland auszuwandern. Das war im April 2012. 4 Monate arbeitete sie in einem ambulanten Pflegedienst und war entsetzt. Und da haben wir verschiedene Gehalt bekommen und auch verschiedene Arbeit gemacht. Einige Wochen habe ich so pro Tag 10 Stunden gearbeitet und einige Wochen 5 Stunden pro Tag. Weil das ist unterschiedlich, wenn du viele Patienten hast oder weniger. Da habe ich auch verschiedene Geld bekommen jeden Monat. Und viele Wochenende sollte ich Doppeldienst machen. Morgens arbeiten und dann wieder nachmittags bis abends arbeiten. Das war nicht schön. Sie musste zu den weitesten Patienten fahren, bis zu einer halben Stunde Fahrzeit für einmal Blutzucker messen. Dabei wurde die Fahrt nicht bezahlt. Die 29-Jährige bekam entsprechend weniger Geld. Eine Blutzuckermessung sind 3 Minuten. Die bezahlen dir 3 Minuten, ist egal, ob du diesen Tag 7 oder 1/2 Stunde gebraucht hast, weil die Frau nicht gut sich fühlt oder so. So schnell wie möglich bin ich weggegangen. Aber nicht problemlos, denn die Vermittlungsagentur stellte sich quer. Weil wir mussten, ja, das ist auch oft bei uns, wenn man hierher kommt, müssen wir meistens so eine bestimmte Zeit bleiben, bis wir gehen können, ohne Geld zu bezahlen. Weil in meinem ersten Job habe ich keinen Sprachkurs bekommen, dann habe ich gesagt, okay, besser studiere ich zu Hause. Ich habe ein Buch gekauft, deswegen wollte ich kein Geld bezahlen. Die 29-Jährige kommt aus dem Vertrag raus und findet über das Internet eine unbefristete Stelle an der Uniklinik Düsseldorf als OP-Schwester. Da habe ich meinen Lebenslauf geschickt und hat alles gut geklappt. Die haben alles so schön für euch gemacht. Die haben richtig Deutschkurs gesucht, eine Wohnung, schöne Wohnung auch. Die haben alles gut erklärt, so mit Bank eine Kontonummer machen. Und bei Anmeldungen, die haben uns schön begleitet. Jetzt bin ich froh. Bei ihrer ersten Stelle hat Beatrice Juan weniger verdient, musste mehr arbeiten und auch Arbeiten erledigen, die sonst keiner machen wollte. Sie ist zufrieden mit ihrem jetzigen Arbeitsplatz. Ob sie bis zu ihrer Rente bleiben möchte, weiß sie noch nicht. Oh, das kann man nicht sagen. Als ich gekommen bin, habe ich gedacht, okay, 3 Jahre und dann bin ich weg. Aber jetzt, ja, das ist mein Job, das ist mein Start. Ich finde jetzt hier wohl und im Prinzip, ich denke nicht nach, ob ich das gehen muss oder bleiben muss oder was möchte ich. Einfach lassen wir den Zeit gucken. Über ihre Rentenansprüche und Altersvorsorge hat sich Beatrice bisher keine Gedanken gemacht. Ja, aber ich denke, ich weiß, wie das funktioniert in Spanien. Hier in Deutschland weiß ich nicht genau, aber ich denke, ich bezahle den Rentenversicherung, das richtig ist. Jeder bezahlt ein verschiedenes Rentengeld, so hoch ihr Gehalt ist. Und dann denke ich nicht mehr nach. Habe ich nicht mich weiter informiert darüber. Auch die meisten Pioniere der Arbeitsmigration wie Sabahattin Egin hatten für ihr Rentendasein keine Pläne und erst recht keine Vorbilder. Der Heimleiter schaut bei seinem täglichen Rundgang durch das Seniorenheim oft auch bei den Egins auf einen türkischen Tee vorbei. Sabahattin Egin sieht Ralf Krause mit seinem neuen, leicht ergrauten Spitzbart und ist erstaunt. Wo darf ich mich denn hinsetzen, Frau Egin? Egal, ist frei. Hier so zu Ihrem, Sie sind doch Chef. Zu Ihrem Mann? Sie können doch sitzen, was ist das so? Ist das so? Chef in einem Sie sind muslimischen Chef. Haus, ja, da muss ich alles noch lernen. Guten Abend. Was war das? Was war das? Mit dem Bart? Ja, Lenin, ne? Kennen Sie den? Ja, klar. Oder Sigmund Freud? Ja, aber Sie haben ja auch einen Schnäuzer. Schnäuzer, ja. Aber ja. Noch nie gehabt? Nein. Haben Sie denn die Hatsch mal gemacht? Nach Mekka? Nein. Ah ja, nee, dann, weil dann hätten Sie ja einen Bart haben müssen, ne? Lenin, das mache ich sowieso nicht. Ja, ich mag den auch nicht, aber es gibt ja so Bärte, die haben dann einen bestimmten Bezug. Jeden Dienstag bereiten Nadire Egin und andere türkische Frauen für alle Bewohner einen türkischen Brunch vor. Sie alle arbeiten ehrenamtlich im Seniorenheim. Auch sie wissen über die Befindlichkeiten der Mitbewohner Bescheid. Wer Diabetes hat, wer was nicht essen darf. Wir haben 2 verschiedene Suppe heute. Eine mit Knoblauch, eine ohne. Mitbewohner füttern, kochen, spülen, für gute Stimmung sorgen. Jeden Tag verbringt Nadire viele Stunden bei ihrem Mann. Es gibt eine türkische Bücherei, eine kleine Moschee. Insgesamt 100 Mitarbeiter beschäftigt Ralf Krause in seinem Haus. Davon 37 Pfleger mit Zuwanderungshintergrund. Nuray Medan ist seit ein paar Wochen dabei. Die 42-Jährige hat 2 schulpflichtige Kinder und ist nach 10 Jahren Pause als Teilzeitkraft wieder zurück ins Berufsleben gekehrt. Und es gefällt mir sehr gut. Auch gerade dieses Multikulturelle hat mir sehr, sehr zugesagt. Also ich habe so ein paar Vorstellungen gehabt, aber das, was mich hier erwartet hat, hat mich eher gesagt über bewältigt, finde ich sehr schön. Und man hat auch freie Zeit, beziehungsweise auch Möglichkeiten, freie Hand, sich mit den Bewohnern zu befassen. Und das gefällt mir sehr, sehr gut. Da wird sehr viel Wert darauf gelegt und wir haben unser Zuckerfest hier gefeiert. Es gibt nun mal auch türkische ältere Menschen, die nur ein oder zwei Kinder haben, die dann oftmals in anderen Städten leben oder die berufstätig sind, sodass nicht jeder jetzt jeden Tag Besuch bekommt. Der Herr Egin hat Glück, dass seine Ehefrau sozusagen hier mit aufgenommen wurde. Nicht im Haus wohnt, aber nebenan. Und das ist natürlich schon eine tolle Situation, ne? Das haben nicht alle anderen. Also, und wir haben auch türkische Bewohner, die gar keine Angehörigen haben. Wo dann wir dankbar sind, dass wir die ehrenamtlichen Damen und Herren haben, die dann da verstärkt im Grunde die Familie ersetzen. Eine Gruppe von Ehrenamtlichen stimmt ein altes türkisches Volkslied an. Harte Arbeit, bescheidenes Leben, Heimweh. Das war für die meisten Gastarbeiter Alltag in Deutschland. Sie sind geblieben und fast jeder zweite von ihnen ist von Altersarmut bedroht und von Einsamkeit. Abends, wenn ich zu Hause bin, da fühle ich mich sehr einsam. Aber zum Beispiel gestern war ich den ganzen Tag hier. Ich habe sogar kein Abendbrot gegessen. Ich war so kaputt. Ich habe Meniskus im Knie. Bin so früh eingeschlafen im Couch. Da habe ich mich nicht einsam gefühlt. Keine Zeit war. Aber es ist nicht einfach. Das Leben ist nicht einfach für mich. Hat sich alles geändert. Doch für Nadire und Sabahattin Egin und für viele andere ihrer Generation kommt eine Rückkehr in die alte Heimat nicht mehr in Frage. Die Kinder leben hier. Urlaub ja. Aber für immer glaube ich nicht. Früher wollten wir, als die Kinder noch klein waren, Enkelkinder, Urenkel haben wir jetzt, Zweijährigen. Ich glaube nicht, dass wir für immer. Das ist unsere zweite Heimat hier. Für Urlaub ist gut, aber nach zwei Wochen, dann vermisse ich meine Kinder. Was macht der Papa da? Ich draußen, nicht nach draußen gucken. Es hat sich ja alles verändert dadurch, ne? Wenn jemand natürlich ins Pflegeheim kommt, das ist ein großer Einschnitt. Und hat das Familienleben sich geändert. Wir waren ja davor immer einmal in der Woche bei den Eltern und haben da halt Abendbrot gegessen. Das war eigentlich unser wöchentliches Ritual, würde ich jetzt mal sagen. Das ist dann weggefallen. Tanel Egin und seine Frau Ilona Richter leben in einem Einfamilienhaus in einem Vorort von Essen. Beide sind berufstätig. Ihre Kinder sind der Ältere in der Schule, die Jüngere im Kindergarten. Sie unterstützen Nadire Egin, wo es ihnen möglich ist. Neulich schenkten sie ihr zur Erholung ein Flugticket zu ihren Verwandten in die Türkei. Ich weiß, dass ich in jeder Notsituation, wenn irgendwas ist, bereitstehe. Das weiß meine Mutter auch und von daher, das ist das, was mich so ein bisschen beruhigt. Wir telefonieren täglich miteinander. Ihren Lebensabend in der zweiten Heimat in Deutschland haben sich Nadire und Sabahattin Egin auch anders vorgestellt. Nächstes Jahr feiern sie goldene Hochzeit. Ich habe gesagt, wenn ich Rentner bin, wir haben genug Geld gehabt, können wir so überall fahren oder fliegen. Reisen. Aber leider nicht. Eigentlich, wir haben so gedacht, 3 Monate Sommer in Türkei und Winter hier. Aber leider hat nicht geklappt. Informationen zu allen WDR 5 Podcast-Angeboten finden Sie im Internet unter wdr5.de.